Der russische Formatverlag in Nachodka gab zum Tag der Sonne, Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung, das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il im Sinne der Vorhaben des Führers, unser Land und unsere Heimat noch reicher und stärker machen, in Broschüre heraus. Aus gleichem Anlass veröffentlichte die Chinesische Gesellschaft für Kim Il-sung und Kim Jong-il im Bulletin sein unvergängliches klassisches Werk. Kim Il-sung ist die unsterbliche Blume im Herzen der Menschheit im souveränen Zeitalter.